Kundgabe 1767. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.01.1941. Göttlicher Wille. Weise Regierung. Die Vielseitigkeit dessen, was Gott geschaffen hat, benötigt eine überaus weise Regierung. Denn eine jede Schöpfung muss ihre Aufgabe erfüllen und ebenso muss alles erhalten und betreut werden. Und das scheinbar Vergängliche muss in neuer Form wieder sichtbar werden. Und also lenkt und leitet Gott alles nach weisestem Plan. Und diese Führung bedeutet im Schöpfungswerk noch mehr als das Erschaffen der Dinge selbst. Was ist, muss leben, also tätig sein. Die Tätigkeit muss Sinn und Zweck haben. Das Tätigsein erfordert Kraft, die ständig aller Schöpfung zugeführt werden muss. Nichts geschieht planlos. Nichts, was nicht in Gottes Weisheit und Liebe begründet ist. Und alles wird von seinem Willen gelenkt. Der göttliche Wille ist das Zepter. Er kommt zum Ausdruck in allem, was geschieht, in allem, was ist und in allem, was lebt. Alles muss sich seinem Willen fügen. Will es nicht durch seinen Widerstand sich seine Liebe und Gnade verscherzen und aus seiner Nähe verbannt werden? Das Beugen unter seinen Willen ist aber keineswegs ein Gedemütigtwerden. Es ist im Gegenteil eine Anteilnahme an seiner Kraft und Herrlichkeit, während das Widersetzen Schwäche und Kraftlosigkeit ist und also einen beklagenswerten Zustand zur Folge hat. Die Schöpfung birgt das Wesenhafte in sich, das Gott wieder entgegenstrebt, und fügt sich so nach in den göttlichen Willen, wenn auch in einem gewissen Zwang. Es hat aber seine Bereitwilligkeit schon erklärt, dem göttlichen Willen zu entsprechen und wurde daher den Werken der Schöpfung zugesellt, die göttlicher Wille entstehen ließ zu einem Zweck. Ungezählte Welten sind im Weltall und allen steht der eine Wille bevor, der tiefste Liebe, höchste Weisheit und größte Allmacht in sich vereinigt. Amen.